der Träume steht ein Karussell und im Mondlicht wartet ein Traumverkäufer. Er hat Träume von Liebe und vom Frieden der Welt. Gib gut Acht, wenn das Karussell hält, dann steig ein und schließ deine Augen. Denn der nächste Traum ist nur für dich. Und die Sehnsucht schickt dir einen Engel auf dem Jahrmarkt der Träume. Er wird all deine Wünsche erkennen auf dem Jahrmarkt. Ist am Ende ein Tor und dahinter liegt der Traum aller Träume. Zwei Engel, sie stehen als Wächter davor. Noch ist für dich der Eintritt tabu. Doch irgendwann gewährt man dir Einlass. Es wird dein letzter Traum sein. Und die Sehnsucht schickt dir einen Engel auf dem Jahrmarkt der Träume. Träume und entführt dich in